Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, ich sitze hier mit Alexander Spieß aus Berlin und ich würde dich gerne fragen, ja, wer du bist in der Piratenpartei, was machst du, welche Funktionen hast du, welche Interessen? Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, dass der Hörer weiß, wer du bist. Ja, also ich bin Mitglied im Abgeordnetenhaus und dort in der Piratenfraktion Sprecher für Arbeit und Soziales, Europa- und Bundesangelegenheiten und habe somit zwei Themengebiete, die auch hier in die Euvicon so mit reingehören. Und in der Piratenpartei habe ich mich ja hauptsächlich also mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, also seitdem ich Mitglied bin, eben auch die Squads mitgearbeitet, mitorganisiert und also bis hin begleitet zu dem Parteitagsbeschluss in Offenbach, wo wir dann letztlich das bedingungslose Grundeinkommen als eine Forderung in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl geschrieben haben. Das war für mich so einer der, denke ich mir, größten politischen Erfolge, also meiner politischen Tätigkeit in der Piratenpartei. Und du warst jetzt hier auf der Euvicon, aber auch mit dem Interesse für Wirtschaftspolitik und Europapolitik. Wie sind da die Schnittpunkte? Naja, gut. Ich bin ja an der Europapolitik hauptsächlich interessiert seit langen Jahren. Ich komme ja ursprünglich aus der europäischen Bewegung, das heißt, habe mich früher eben für die europäische Integration eingesetzt und bin natürlich auch daran interessiert, dass die Piratenpartei sich in diesem Sinne auch eher proeuropäisch ausrichtet, was ich allerdings in der momentanen politischen Situation auch nicht immer unbedingt erwarten kann. Also der Unterschied war, die europäische Einigungsbewegung oder Einigung war ja mal getragen von der breiten Zustimmung der Bevölkerung. Ja, das heißt, wir haben eben, wenn wir also informiert haben auf der Straße über Europa, also von den Leuten immer nur gehört, das dauert alles viel zu lange, warum haben wir noch keine europäische Währung? Also mit genau das Gegenteil, was du heute vielleicht auf der Straße hören kannst, nicht? So ändert sich auch die Stimmung in der Bevölkerung. Aber ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass so ein Projekt wie die europäische Einigung ja nur gelingen kann, wenn die Bevölkerung dahinter steht. Nicht? Also in der jetzigen Situation ist meine große Kritik, also auch an der Frau Merkel und aber auch an der gesamten Europapolitik im Moment in der Europäischen Union, dass eben das Vertrauen der Bevölkerung verspielt wird und eben auch das Vertrauen in Europa bei der Bevölkerung schwindet. Du hast jetzt hier auf der Euvicon mehrere Diskussionen verfolgt, du hast dir wirtschaftsprogrammatische Diskussionen angehört, du hast in europäische Slots reingehört von der AG Europa. Was waren die für dich die wichtigsten Themen, die hier zur Sprache kamen? Ja gut, also in den Slots der AG Europa, wo es ja auch um konkrete Anträge für den Bundesparteitag in Bochum ging, war ich eben also sehr positiv überrascht über die große Zustimmung zu der These, dass wir jetzt gerade, also gerade in dieser Krise, in der wir uns befinden, eben auch die europäische Einigung wieder als aktiv zu gestaltendes Politikfeld entdecken müssen. Das heißt, also Grundtenor mehr Europa, mehr Integration und eben nicht weniger. Thema Sozialpolitik, wo siehst du noch Bearbeitungsbedarf in der Europäischen Union? Ja, das war ein Thema, also was ursprünglich hier also bei der Euvicon auch noch stärker in den Fokus gerückt werden sollte, also die soziale Dimension der europäischen Einigung, die ja seit Jahren vernachlässigt wird, da eben Europa sich vor allem über die Wirtschaftsprozesse bislang vereinigt hat. Ist aber ein sehr schwieriges Thema, weil wir einfach zu unterschiedliche Sozialsysteme haben. Und das ist auch ganz klar auch in den Diskussionen herausgekommen, dass also eines der wichtigsten Aufgaben ist, dass wir einheitliche Sozialstandards bekommen, also einheitliches Renteneintrittsalter, einheitliche Sozial Besteuerung oder soziale Standards in Europa, um überhaupt vergleichbare Lebensverhältnisse erreichen zu können. Allerdings ist es eben, ja, wie soll ich sagen, schwierig, da wirklich konkrete politische Ansätze zu finden. Das, was hier auch zur Sprache gekommen ist, war natürlich das bedingungslose Grundeinkommen. Also wäre auch eine Lösung für ganz Europa, aber das sehe ich eben in den nächsten Jahren noch nicht. Thema Wirtschaft, was konntest du mitnehmen von der EUWCON? Gab es Punkte, die dich, ich sag mal, weitergebracht haben? Ja, also Thema Wirtschaft war ja eigentlich mit so eines der wichtigsten Themen, also gerade auch in Vorbereitung des Bundesparteitags, weil wir brauchen ganz dringend auch wirtschaftspolitische Grundsätze im Grundsatzprogramm und dann auch im Wahlprogramm. Und ja, die Diskussionen waren wirklich sehr interessant. Also das, ich immer sehe, wenn eben so Piraten zusammenkommen, dann ist da ein ganz großes Interesse da an Themen und politischen Diskussionen. Das finde ich also wirklich sehr gut. Das, sagen wir mal, Verständnis, also Expertenwissen, ist manchmal nicht so gleich verteilt, nicht? Das ist schwierig, also man muss eben manchmal schwierige Tatbestände eben für, also möglichst einfach vermitteln und daran, also dadurch werden Diskussionen auch aufwendiger und schwieriger. Aber ich finde das eben ganz wichtig, dass man das tut, dass man eben so viel redet und da passiert im Mumble ja noch sehr viel, weil also die Ideen müssen von der Basis getragen werden und können nicht von Experten oder von oben vorgegeben werden. Und letztlich kann man auch jede politische Lösung irgendwie auch so formulieren, dass es am Ende auch jeder versteht. Gut, und wie fandst du insgesamt die EUWCON? Hat dir die Umgebung gefallen? Wie war dein Tag im Socializing? Wie hat dir die Orga gefallen? Also Orga war perfekt hier wieder. Ich bin ja zum zweiten Mal hier im Unperfekthaus. Also ich finde das nicht unperfekt, sondern perfekt hier. Also solche Tagungen abzuhalten, ist eine schöne Umgebung. Also auch das Socializing wird befördert und man hat ja eben hier auch Vollverpflegung und Getränke, kann Kaffee trinken, kann sich miteinander hinsetzen und auch neben den Slots, also Konferenzen miteinander reden. Okay, Alexander, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.